Garten, check. Schaufel, check. Hundesohn, check. Denn ich muss dich erst wieder ausgraben, um dich zu betteln. Ey yo Flizzy, es ist wirklich nicht schwer, dich zu dissen. Was schwer ist, den Rap-Fans von heute zu erklären, wer du bist. Du warst die zerstampfte Kartoffel, jetzt die erbärmliche Kartoffel. Leute reagieren auf Flair mit wer oder ach der mit der Karotte. Du mickriges Elend, dein Track zerfickt dir dein Leben. Dein Arzt lässt dich nicht mehr ohne Ritalin die Hitlisten lesen. Denn seit Feldboss hat sich einiges getan, Bitch. Du bist real geblieben. Ich ging lieber dreifach Gold und Platin. Real Talk, ich mach ein Album pro Jahr und es geht dreifach Gold. Du machst drei Alben pro Jahr, doch es geht keines Gold. Du Bastard bist frustriert und lässt das wie ne Bitch und erwähnst mich so oft, nicht einmal Rap-Update kommt mit. Und außer dir in deiner Parallelwelt weiß es doch jeder. Tief in deinem Innern willst du nur so sein wie Kollege. Du bist ein peinlicher Faker, drei Alben zig Interviews. Doch um im Gespräch zu bleiben, brauchst du Streit mit Kollege. Was du mit all den Sticheleien und Tweets eigentlich forderst, ist, dass ich dich endlich wahrnehme, du heimlicher Stalker. Ja, ich nehm dich wahr als Made. Ich schreib nur Parts gegen dich, aus demselben Grund, aus dem man Kakerlaken zertritt. Guck, du brauchst ne Therapie, Bitch. Ey, wie hart hab ich dich denn bitte gefickt, dass du seit 09 ausschließlich von mir sprichst? Denn sonst wärst du seit Jahren schon vergessen. Hast seit Fanpost nichts getan, als um den Gnadenstoß zu betteln. Ich bin busy mit Geld hochstapeln, doch wenn eine Bitch 7 Jahre lang darum bettelt, gefickt zu werden, dann macht man's halt schnell nochmal. Die ganze Zeit spuckst du Töne wie beim Beatbox-Battle. Diesmal wirst du komplett zerfickt auf Real Talk-Level. Denn diesmal geht's nicht nur um Punchline-Texte. Hier bist du nicht Frank White, sondern Patrick Decker, Bitch. Hier hast du Angriffsfläche, hier wird abgerechnet. Und dann wird es ganz schön hässlich, wie die Hamsterbäckchen in deiner verfickten Punk-Bitch-Fresse. Ich mein Schwanz reinpresse, nenn das schwul doch so eine angstzerfressene Bitch. Ist für mich kein Mann, du Memme. Also werfen wir mal einen Blick auf deine Story, Bitch. Du warst das dicke Kind mit Mobs-Gesicht, pickelig und trottelig. Sie dissten dich und boxen dich, stichelten und mobbten dich. Noch lang bevor du wusstest, wie so ein Fick mit einer Karotte ist. Die Kids sehen, dass du ein Opfer bist, ne heulende Bitch. Keine Freunde, es gibt Fäuste ins dicke Eulengesicht. Fressen gegen Stress, du kriegst eine ausgeprägte Essstörung. Der Fettsack aus der Klasse mit der ADS-Störung, der um Schläge am Betteln ist. Das Problem, Kind, das alles und jeden nervt, wenn es nicht um 10 die Tablette kriegt. Und viele von uns wissen, dass es scheiße ist, wenn Dad sich verpisst, die Familie alleine lässt und weg ist. Ich weiß, es ist echt schrecklich, doch dass selbst die eigene Mom den kleinen, dicken Patrick ins Heim steckt, find ich heftig. Aber guck mal, du Lappen, was muss man denn machen, dass einen sogar die eigene Mutter missachtet? Überleg mal, warum wurdest du im Heim geparkt? Wahrscheinlich lag's daran, dass du schon immer scheiße warst. Du hast es nie leicht gehabt, ja, es lief ziemlich übel. Bekommst nix in den Arsch gesteckt, außer Tiefkühlgemüse. Hast ne kritische Psyche, leidest an Angstzuständen, schon Jahre bevor sie dir ein paar Möhren in den Anus steckten. Du hast gar nichts geschafft, hast gar nichts erschaffen. Ich bin schon damals im Wagen, nachts nach Maastricht gefahren, um da Gras tief zu machen. Füllte damit die Taschen, wie du psychiatrische Akten mit Panikattacken. Sag, wie war's in den Klapsen? Hast du dich schon da ficken lassen? Nach den Gruppentherapien immer abends vom Schlafen? Hast dir irgendwelches Gemüse in den Arsch schieben lassen? Bis der knallrot angeschwollen war wie bei Pavianaffen? Versuchst den Harten zu machen, laberst dies und das, Kiez und Knast, aber bist nur ein labiles Wrack. Denn Flair gehörte nie dazu, auf keinem seiner Lebenswege. Auf einmal bekam er Anerkennung in der Sprayer-Szene und er wird übermütig. So war's schon früher üblich, legt sich mit den falschen Leuten an, bis dann so ein Sprühertyp sich zu ihm begibt, um den Bastard Flizzy zu boxen, weil der anfing in der Stadt Graffiti zu crossen. Und sie sind geisteskrank, kommen zu ihm reingerannt, boxen ihn da gleich zusammen und sperren ihn in den Kleiderschrank. Sie sind übelst behindert, denken, hey, stecken wir ihm doch Gemüse in Hintern. Dann wird's kühlfach geplündert und er fügt sich seinem Schicksal, wird aus dem Schrank gezogen, von 3 Mann zu Boden gedrückt, die ihm dann die Hose runterreißen, unterschreiten, kneift den Arsch zusammen, was nicht verhindert, dass ihm eine Möhre in den Anus rammt. Und diese G's pushen direkt eine zweite nach, er windet sich und seit dem Tag ist sein Schließmuskeldefekt. Und die Story, egal wie sehr du sie leugnest, ist wahr, deswegen plagen dich Komplexe bis zum heutigen Tag. Und was für Kriminalität, dein Gangster-Life beschränkte sich aufs Graffiti-Farben stehlen, um die City-Bahn zu sprayen. Da stand Frizzy dann am Train, geht der heute die Schienen lang, dann lediglich, weil ihn hier nach Suizidgedanken quälen. Familientragik trägt, ey, bei mir ist alles fake. Hör doch bitte auf, mir geht etwas von Realness zu erzählen. Man kann's Image-Rap und Fake nennen, doch ich hab gedealt, ich hab gehustelt. Einzig der Pimp ist Entertainment, du kleine Fotze, wie verblendet muss man sein? Inzwischen kann doch schon der letzte Penner unterscheiden zwischen Übertreibung, wenn ich sag, dass ich Zentner Koks verteile und Real Talk, wie wenn ich dir hier dein Ende prophezei. Denn dieser Track schickt dich in Rente, also lauf, du Fotze. Es wird einfach mal wieder Zeit, dir dein freches Maul zu stopfen. Yeah. Und das hier wird dein endgültiges Ende, Flizzy. 7 Jahre ist es her, 7 Jahre hast du konstant Scheiße gequatscht in Interviews und bist es rausgehauen, während ich ein Imperium aufgebaut habe, du armer kleiner Bastard. Ich hab keinen Hass, ich hab nur Mitleid für dich. Das hier ist kein Diss, sondern Leichenschändung. Du bist kein Gegner, du bist ein Opfer. Du hast so viel Angriffsfläche, die größte Herausforderung für mich ist hier mit diesem Track irgendwie unter 20 Minuten zu bleiben. Abschaum, Ganz Deutschland lacht über die Schwitzfigur, aber du denkst, du bist King Frank White, du Fotze. Lebst in einer Parallelwelt, aber kein Problem, Junge, ich hol dich da raus. Also Fotze, besser halt den Mund. Willst du real sein, rap nen Storyteller von einer Karottenvergewaltigung? Denn du hast noch nie vertickt, Bitch. Frank White, Escobar, wer hat denn hier bitte das gefakte Dealer-Image? Also was willst du von mir? Ich komm mit 5 Jungs nach Berlin und du kannst nicht mal 30 Banger in deiner eigenen Stadt mobilisieren. Also mach uns bitte hier nicht ein auf Pate oder Coca-Lord, Bitch. Du hast keinen Kontakt zur Straße, wie mit Hoverboard. Ich war in Berlin, du warst nicht da in Berlin. Hast den letzten Respekt verloren in den Straßen Berlins. Du Psycho-Leugnest verzweifelt die richtige Uhrzeit, bis selbst deine Fans twittern. Komm, Flizzy, lass gut sein. Tja. Halt deine elende Fratze, Bitch. Für dich ist immer 5 vor 12, wenn Kollege die Stadt betritt. Und an den K-Hart-Mützen-Typ, die Rolle wurde dir aufgezwungen. Investiert in 50er von Flair mal in ein paar Schauspielstunden. Was für Gangboss in der Street, wer ist Frank noch in Berlin? 3000 Leute rappen Fanpost in Berlin und du kannst nichts dagegen tun. Willst dein Ruf bisschen retten? Nun ist im Auto vor der Halle und filmst die Security-Kräfte. Komm doch nächstes Mal rein, du fährst im Leichenwagen heim. Wenn du vorher nicht schon scheiterst am Eintrittskartenpreis. Du elendiger Stricher raps, das Leben ist kein Internet. Doch jeder Spinner checkt, du hast kein Leben ohne Internet. Dein Leben ist dein Instagram, die Facebook und die Twitter-App. Erzähl mir nichts von Image, selbst ein Mädel ist ein Tinder-Match. Kein Leben, keine Freunde, seit 3 Jahren kein Live-Kick. Kein einziges Ereignis, du hast einfach zu viel Zeit, Bitch. Behinderter Pen. Wer ist hier der Internet-Gangster? Hinter verschlossenen Türen und offenem Instagram-Fenster. Ich war mit Farid bei dir, du hast die Bedrohung gerochen. Dich lieber totgestellt und in der Wohnung verkrochen. Oben mit Marvin und Ilja, aus Angst gleich stehen Kollege und Farid im Zimmer. Mit Schlagring am Finger, hast panisch gezittert. Marvin Nachsehen geschickt und erst als wir gefahren sind, ein Pick und ne Nachricht getwittert. Wir waren 3, ihr wart 3, du willst mir erzählen. Deine Bewährung hat dich abgehalten, an die Tür zu gehen. Komm, reiß nicht's Maul auf, du Bauer. Die Bewährung hat dich auch nicht abgehalten, Julian Ziedler und seiner Frau aufzulauern. Apropos Bewährung, ist die eigentlich vorbei, Bitch, oder läuft die doch noch weiter bis 2032? Du hast Neid auf mich. Fake Rapper haben fake Fans. Du bist so arm, dass du dir deine Likes kaufst, Bitch. Doch gekaufte Follower kommen nicht zum Live-Auftritt. 3 Jahre nicht gebucht, Nutte Deutschland scheiß auf dich. Du verdammter Penner, Platz vor Neid, denn ich spiel Riesenturn und reißt aber jeden Tag ab wie beim Wandkalender. Plus ich bin Großverdiener. Am Tag deines epischen Interviews schloss ich mit Warner einen Millionen-Dealer. Und jetzt drohst du wieder, sagst du brichst meinen Oberkiefer. Doch jeder weiß, du bist ein Lappen. Außerhalb der Social Media kämpfst nicht, du postest lieber. Du steckst keinen ins Krankenhaus, gehst nicht an die Tür, wenn's stellt, reißt nur im Netz die Klappe auf. Deine Bodypics gehen nur bis kurz vor deinen Schwabbelbauch. Aber poste weiter Flair, du bist Deutschlands Klassenclown. Die Dummheit des Statements ist für uns Entertainment. Aber kommen wir doch jetzt mal zum nächsten Punkt deiner Fakeness. Von wegen Trendsetter Flizzy, auf CCN kopierst du bloß Bushidos Flow und nennst dich Frank White wie Biggie. Agro nimmt dich, obwohl sich rumspricht, dass Flair eine Fotze ist. Doch nur weil du Bushido wie ein Hund hinterher getrottet bist. Dann kommt neue deutsche Welle und der Nazi-Image-Scheiß. Nicht deine Idee, sondern Agros Marketingarbeit. Vom Straßenkind im Heim zum Rapper, der Flows breitet. Agro sorgt dafür, dass jemand die Tracks für dich ghostwritet. Halt die Fresse, du Hater. Der ach so reale Rapper schreibt seine Texte nicht selber. Wer ist jetzt hier der Faker? Was ein Marketingerzeugnis. Doch die Blagen, die dich heute feiern, wissen's nicht. Denn sie waren damals noch ein Säugling. Egal wie sehr du's leugnest, du weißt es doch selbst, das was du bist, hast du nicht selbst auf die Beine gestellt. Gib mir Gegenbeweise. Was hast du dämlicher Neiner denn jemals alleine in deinem Leben geleistet? Ja, Flizzy, du hast Trap hier etabliert. Sei mal stolz, du hast als erster einen Rap-Stil imitiert, der letztlich nur kaschiert, dass du technisch nicht versiert bist, weil sowohl dein Intellekt als auch dein Rap-Skill imitiert ist. Und als Agro dann pleite war, hattest du kleine Punk-Bitch, keine Basis. Auf einmal standest du dummer Spacko alleine da. Wurdest nicht mehr ohne Bodyguard gesehen in Berlin. Wolltest nach ewigem Beef auf einmal lediglich Peace und fingst wieder bei Bushido an, obwohl er ja angeblich hinter der Attacke nach der MTV-Show stand. 2 Fliegen, eine Klappe, er hat das Game dominiert. Du hast wieder Schutz bekommen und von seinem Fame profitiert. Sein Name zog dich hoch, Kay schrieb dir deine Parts, weil du Bastard immer noch viel zu dämlich zum Rhymen warst. Dann warst du wieder wer, doch was machst du wieder Flair? Du willst mehr sein als du bist und brichst maskulin als Werk. Tauschst West gegen Süd, yeah, sehr innovativ. Verarscht deine Artist und startest wieder sinnlose Beefs. Keiner kommt klar mit dir, ja, das übersieht man nicht. Jeder, der dich kennt, weiß, du bist als Typ ne miese Bitch. Für ganz Südberlin ne Bitch. Alles, was je geschlossen hinter dir stand, war die Tür von deiner Psychiatrie, du Bitch. Maskulin, wer ist so stylisch wie ne Southpaw Jeans? Zusammengeklauter Müll aus Unkart und Clownskostüm. Du machst auf mega krass in deinem Verse, doch bist nur hart, wenn du Angels im Rücken hast. Wie Deus Maximus Shirts, ekelhaft und gestört. Du inszenierst dich bloß als CEO, doch keiner kriegt Budget für Videos. Maskulin ist tot, du willst Vollprofi sein, doch jeder weiß, ein Deal bei dir bedeutet Erfolglosigkeit. Egal ob Freund Freund oder Feind. Du setzt Cash über alles, betrügst deine Künstler, weil alles außer Cash dir egal ist. Silla war loyal, du nimmst ihn auf am Telefon betrunken, stellst es online und fickst ihn wie ein ehrenloser Hund. Ich kann Silla gut verstehen, er griff zur Flasche in der Not, Mann, bei dir würde selbst ein ganzer Mormonstamm alkoholkrank. Mehr als 2 Jahre hältst von deinen Homies keine aus, außer Marvin, aber der ist dein Hund und wohnt auf deiner Couch. Jalil ist noch da, doch was kommt als Sohn dabei heraus? Flizzy ist und bleibt ne Ho und ne Ho kann keiner trauen. Sowas früher und auch jetzt, Mann. Ey, selbst ein Tilo war vor paar Wochen in Düsseldorf noch über dich am Lästern. Mach uns Sentence, halt Abstand. Was Karrieren zerstören betrifft, wärst du erbärmlicher Bastard, nicht mein erster Sebastian. Ich mach reinen Tisch, das heißt jeder, der mir ab jetzt noch in die Quere kommt, wird einfach zerfickt, da. Und während ich mich am Strand auf Liegestühlen sonne, ist Flair im Arsch, wie damals bei ihm tiefgekühlte Pommes. 3 Jahre Test und immer noch keine Muskelberge. 10-mal ein Wort wiederholen und nennt sich Hook-Experte. Ich feuer Hetz-Tiraden, hart wie Plexiglas in deine komplex beladene, hässliche, fette Drecksvisage. Patrick, warte, dein Fettgesicht kriegt heute noch ne Schelle, dass die Schwabbelbacken wabbeln, neue deutsche Welle. Oder ich schlag zu mit dem Gürtel aus Leder, dein Wasserkopf platzt und beende die Dürre in Kenia. Raps von Carlo Escobar, Waffen, Koks und Zaster, doch erbeutest nur Rohkost aus Bofrostlaster. Du kannst nicht mal einen Gemüsestand im Rewe passieren, ohne an Fanpost zu denken und mit den Zähnen zu knirschen. Guck, ich könnte dich kaputt treten wie Kippenfilter, doch die schlimmeren Narben im Beef werden immer noch deine wundgetippten Twitterfinger. Du fühlst dich dank Anabolika super hart, doch führst mehr Gemüse ein als ein anatolischer Supermarkt. Kranke Scheiße, du behinderter schwuler Spaß, hast mehr Karotten zweckentfremdet als der Killer in Schuh dem Ab. Es macht schon kaum noch Spaß, dich immer noch mal zu ficken. Dich mit diesem Paar zu dissen, ist wie auf dein Grab zu pissen. Hiernach existierst du nicht mehr, hiernach sagt man nicht mehr, Bruder, du wurdest gefickt, sondern du wurdest geflärt. Du kleine Made, du Insekt, labert von Fake, aber ist selbst der größte Faker. Große Fresse, nichts dahinter. Du hast jedem gedroht, du kleine Twitter-Prinzessin. Und am Ende vor jedem den Schwanz eingezogen. Du hast Komplexe, du weißt selbst nicht, wer du bist. Du hast ein Identitätsproblem. Erst Ghetto, dann Autotune, dann Trap, dann wieder Ghetto. Junge, wer bist du? Erst ein offener Brief gegen Kanaken in Deutschland, dann konvertierst du zum Islam. Junge, wer bist du? Bushido disst dich von vorne bis hinten auf CCN3 und du schleimst dich danach trotzdem weiter bei ihm ein, in der Hoffnung, dass er mit dir CCN4 macht. Junge, wer bist du? Ich sag dir, wer du bist. Ein armer, kleiner, ehrenloser Wurm, der sich durchs Leben heuchelt und lügt. Ein neidzerfressener, kleiner Versager. 2014 hab ich dir Waffenstillstand angeboten, aus Mitleid. Aber du warst übermütig. Das hast du jetzt davon. Hier bist du auf den Straßen angespuckt, Nutte. Das hier ist der Finishing Move für dich. Ich setz das Land in Brand. Ich und Dominanz gehen Hand in Hand, wie Flair und Marvin zum Standesamt. Und besuch ich Flairs Bitch, muss sie auf die Knie gehen. Ey, wie beim Fliesenlegen. Bald jobbt sie für mich als Escort-Bitch im Nightclub. Und du Fettkopf bist entgeistert wie beim Exorzisten-Einsatz. Ich fick deine Crack-Hau weg, du Hurensohn. Du schreist warum in den Wald, doch selbst ein Echo nennt dich Hurensohn. Was, du Schlampe? Ich schlag dich, wenn ich dich im Klapse zusammen. Schlag dich in die Klapse und schlag dich dann nochmal in der Klapse zusammen. Und dann Klapse zusammen. Und kannst am Anfang deine Zähne vom Gummizellenboden deiner Klapse zusammen. Du komischer Mensch, deine Ho ging dir fremd im Flugzeug mit Jerome Boateng. Dann hast du Hells auf sie gehetzt und ihr am Schläge verteilt. Tja, du Bastard, hast echt keinen Funken Ehre im Leib. Ja, du redest uns ein, dass du stolzer Germane bist. Bist zwar Nazi, doch einer, der kaum Deutscher als Farid ist. Mal bist du rein rassiger Deutscher, dann war dein Opa Pole, dann Türke, dann bist du Moslem, weil du glaubst, du erreichst damit mehr Käufer. Du kleiner, mieser Heuchler, im Endeffekt bist du wie dein Vater, ein labiler Säufer und kein stabiler Deutscher. Verpiss dich in Rente, ist für dich Wichser das Beste. Kollege, trink Versace. Der Diss hat gesessen. Von Hipsters rappen, dabei disst du dich nur selbst. Guck dich an, ich weiß nicht, wofür du willst, wie gut ich helfe. Was Waffen und Coca-Lines? Bitch, lass mal den Poser-Scheiß mit deinen durchlöcherten Jeans und deinem Nachthemd in Oversize. Was für maskulin, du kleidest dich wie ne Pussy, als wärst du Catwoman. Dreckschwuchtel, ich komm und zerfick deine Freunde, die Cracknutte. Machst dabei nur mit Gummi, wie Marvin mit seiner Sexpuppe. Was wollt ihr jetzt machen, ha? Werft ihr wieder Sektpullen? Wie damals als Animus vor deinem Haus stand und du noch dann aushangst, erst 2 Tage später wieder rauskamst. Ich war selber mal da und sah im Dachgeschoss Licht, aber die krasse Cops nicht, verlässt ihr Rattenloch nicht. Also mache nicht einen auf Masseklotz, Bitch, sonst fick ich deine dumme fette Mutter, bis der verdammte Lattenrost bricht. Mit meinem Penis wie ein Stahlrohr, ich nehme sie hardcore, der Anblick schockt dich fürs Leben wie ein Defibrillator, ja das ist abgefuckt. Dein Pimpstep, deine Schwabbelbacke, wabbelt wie ein Wackeldackel oder die Backen eines Bubblebuds. Du hast ein paar Hells verraten, heute beschützt dich ein Mafiakreis, du musst einen Araber bezahlen. Die Züchter von Papageien, ich zücke das Butterfly. Misshandel du dich dann so lange mit Stichen, danach siehst du Hundesohn aus wie ein verkrüppelter Tatterkreis. Denn Snitches wie du werden hier hingerichtet per Klingenstich. Bei uns gibt es Zinken nicht, wie im Sphinx-Gesicht. Also laber mich nicht zu, will man was regeln mit dir, wird man von Ari angerufen wie Nazi-Bandengruß. Doch langsam reicht es auch ihm, dich bei jedem peinlichen Beef aus der Scheiße zu ziehen. Wenn noch schleimst du bei ihm, genauso wie bei Bushido. Für CCN4 würdest du sogar auf die Knie gehen zum Deep Throat. Diese Maulhure Flair, artikulationstechnisch reißen selbst saudumme Taubstumme auf einer Hauptschule mehr. Du bist nicht autoritär, sondern lutschst Bushidos Kopf mit einer Hingabe, als hätte er einen Kaugummikern. Erbärmliche Karotte, jeder merkt, du bist eine Fotze. Je länger dein desto schwerer bist du getroffen. Du lästerte Bitch mit Testo-Gesicht. Hast immerhin eingesehen, dass du eher ein Vibe als Pablo Escobar bist. Ein Vibe, das gern über Mode plaudert. So ein Vibe, während dich Echos gewinne, chilltest zu Haus und saugt den Boden sauber. Ist dieser Frizzy behindert, nennt sein Label maskulin. Doch welcher Mann lästert wie eine Bitch über Twitter? Du bist so besessen von mir, wenn ich dir die Fresse polier, dann lässt du dir danach den Faustabdruck aufs Face tätowieren. Ey, ein Diss, sofort steht dein ganzes Ärzte-Team bereit und räumt dein altes Zimmer in der Nervenklinik frei. Der Track fickt dich in die Anstalt zurück. Ja, ja, du bist Straße, ja. Ich bin Dampf als a Bitch. Meinst du Pfandflaschen-Kit, wenn du bewaffnet bist? Flair ist das Wort Flair, die Abkürzung für Flaschenwerfer. Ich lass die Schwein gleich begraben. Das Leben von Patrick hängt seit einigen Tagen am seidenen Faden, bald am reißfesten Strick, bis er am Eigengewicht einfach erstickt oder sein Genick bricht. Life is a Bitch, yeah. Denn der Mac ist back am Start, der das ohnehin schon scharfe Messer metzgerartig wetzte und den Fettsack Patrick schwach. Nach drei Schellen ist Ruf für den einfältigen kleinen mir ans Bein bettet den Köter mit zweistelligem IQ. Kein Problem, ey, seine riesigen Hamsterbäckchen bieten mehr Angriffsfläche als Militärlandeplätze. Jetzt wird an ihm ein Lynchmord begangen, melodramatisch begleitet von gregorianischem Mönchschorgesang. Er hängt dort am Seil und er hängt dort am Seil wie Member eines Bungee-Jumping-Trendsportvereins. Was für Gangboss Frank White, ist es wie bei Hugo und Kelvin. Die Konkurrenz vom Boss ist klein, machst im Tanktop auf breit. Doch bist so eine Flasche, pass auf, dass Marvin dich nicht aus Versehen aus dem Fenster rausschmeißt. Das ist Fanpost Teil 2, eine brutale Zerfissung, eine abnormale Zerfickung, die totale Flennichtung. Hiernach ist es unmöglich für dich noch dein Gesicht zu zeigen. Und jetzt lass mal schön den braven Lars dein Diss-Track schreiben. Das bringt dir auch nichts mehr, du wurdest wie eine Fotze gefickt. Du mordige Karotte mit knolligem Kartoffelgesicht. Was ich mach, wenn ich bei euch behinderten Punks auftauche, ist überall Kieferbrechen, die Wenzel eine Bank ausraubt. Jetzt hören selbst Ossie Kevins seine Mucke nicht mehr. Hiermit ist endgültig vorbei, rest in Pussiness Flair. Man hört nur noch schwach ihr Herz pochen, während ich sie wieder eingrabe, bis die Flair-Rotte verrottet.